Bon Appetit Restaurant, Marina Plaza, Dunedin, Florida 34698. Täglich von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht, Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Ihnen gerne einen Herrn vorstellen, der Willi Schmelzer hieß, denn er spielt nicht mehr in unseren Clubs, aber er war sehr, sehr interessant. Er kam wie viele der Deutsch-Amerikaner aus Brooklyn bzw. aus New York, aus dem Norden hier nach Florida, und ich traf ihn im German American Society Pinellas Deutschclub und dort habe ich mich mit ihm unterhalten. Und das ist schon einige Jahre her. Inzwischen gibt es noch viele andere, die auch Akkordeon spielen. Aber Willi hat damals sehr, sehr viel zum Club beigetragen. Und er hat auch vor allem eine neue Sängergruppe zusammengerufen. Und das war, wie gesagt, schon vor einigen Jahren. Nämlich, als ich mit ihm sprach, war das 1997. Also ein Jahr, bevor ich die Radiosendung übernommen habe. Das war 1998. Und die Sendung gibt es ja schon seit 1965, wie Sie wissen, die Deutsche Funksendung, die längste Sendung, die es in Florida gibt, die deutschsprachig ist. Und ich bin Susanne Nielsen und freue mich, Ihnen jetzt mein Gespräch mit Willi Schmelzer zu bringen. Und vor allem möchte ich es deshalb tun, weil dieses kommende Wochenende ein Maifest im Club stattfindet, in der German American Society Pinellas, mit der Schirmherrschaft der UGAS Florida, der United German American Society of Florida, der übergeordneten Einheit oder der übergeordneten Organisation, die sich um alle Clubs in Florida, alle deutsch-amerikanischen Clubs in Florida kümmert. Und wir möchten Ihnen dieses Interview als Vorschau sozusagen für dieses Fest, dieses große Maifest, was jetzt auch alle Clubs dazu einlädt, nämlich die UGAS Florida hat sich dafür auch sehr eingesetzt, dass andere Clubs auch bei diesem Fest dabei sind. Es ist so, dass wir die einzelnen Clubs jetzt in ihren großen, großen Festen unterstützen und ich gehöre mit dazu und wünsche Ihnen viel Freude, wenn Sie am 1. Mai rüberfahren zur 66. Straße, zur German American Society von Pinellas. Und die Webseite des Clubs ist germantampa.com. Also German Tampa ist ein Wort und .com. Und da finden Sie die Dinge, die dort stattfinden im Club. Jedes Wochenende ist Tanz und vor allem ist jedes Wochenende auch gutes Essen, das Sie natürlich dann auch dort speisen können. Und zum Maifest gibt es drinnen draußen einen Maibaum, eine wunderbare große Feier. Und vielleicht sind Sie dabei, es wird getanzt, es wird auch vorgetanzt, das heißt, es sind da auch die Enzianer Schuhplattler und es sind auch viele, viele andere, die Sie dort antreffen können. Es gibt was zu essen, es gibt vor allem authentisches zu essen, da wird Currywurst angeboten und das Ganze geht von 10 bis abends, ich glaube um 6 und da wünschen wir Ihnen viel Freude dabei und hoffen, dass Sie dahin finden. Sie brauchen nichts vorzubestellen, aber Sie können dann am Eingang den Eintritt bezahlen, denn zu so einem großen Fest wünschen wir uns, dass Sie zahlreich erscheinen und diese Sache unterstützen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Interview mit diesem Herrn. Willi Schmelzer stammt aus Brooklyn und er ist dann über eine deutsche Mutter zur deutschen Sprache gekommen und dann über die Beschwerden der Nachbarn zu seinem Instrument, dem Schifferklavier, denn das hörte sich viel besser an als 6 Uhr morgens mit seinem kleinen Gebläse, nämlich er hatte sich den Bugle ausgesucht als Kind. Das hat er dann aber 7 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens dann schon geübt und das fanden die Nachbarn gar nicht so toll. Und Willi hat uns dann aus seinem Leben erzählt. Interessanterweise hat er in seinem Deutsch jetzt auch einen nordischen Akzent und diesen Akzent hat er nicht nur seinem Lehrer zu verdanken, der Holländer war, sondern auch seiner Ehefrau, mit der er dann 4 Jahre sehr, sehr glücklich verheiratet war, als wir uns dann sahen und das vielleicht noch viele Jahre mehr. Und inzwischen habe ich ihn aus den Augen verloren und wir hoffen, wie gesagt, dass Sie vielleicht im Deutschclub wieder neue Freunde finden und dass da auch wieder neue Schifferklaviere den Club unterhalten, was sie ja in den letzten Jahren immer gemacht haben. Und immer wieder findet man live Musik in diesen wunderbaren deutsch-amerikanischen Clubs. Unterstützen Sie diese Sache, denn es ist ein Ort, wo man ein kleines bisschen Heimat finden kann für die, die früher im Ausland waren und für die, die natürlich Deutsch sind von der Abstammung her und auch Deutsch noch sprechen. Das ist auch sehr schön. Das können Sie in den Clubs auch. Viele Veranstaltungen und für Fußballfans gibt es natürlich auch einen Bayern München Fußballfanclub, mit dem Sie dann auch die Spiele sehen können. Und da spielt die Sprache ja überhaupt keine Rolle. Da wird Fußball gespielt und das ist Deutsch. Gut, also viel Spaß bei unserem Interview und es ist jetzt für Sie hier. Ihre Susanne Nielsen. So, und jetzt darf ich Sie ganz herzlich zu unserem Kulturspiegel begrüßen. Und wir haben einen Studiogast. Und dieser Studiogast hat seine Quetschkommode mitgebracht. Das ist nämlich der Herr Willi Schmelzer. Und vielleicht kennen Sie ihn nicht als Willi Schmelzer, sondern als den Herrn mit dem Akkordeon. Guten Morgen, Herr Schmelzer. Guten Morgen. Und Herr Schmelzer, Sie sind ursprünglich Deutscher oder nicht? Bitte? Sind Sie Deutscher? Deutscher? Ja, Sie haben eine deutsche Mutter, haben Sie gesagt. Oh, ja, ich habe eine deutsche Mutter. Der Anfang war ich in Brooklyn, New York geboren. Am 21. Januar von 1924. Und meine Mutter stammt aus Hannover. Mein Vater kommt aus Aston Hall, England. Also haben Sie einen englischen Vater und eine deutsche Mutter. Und da haben Sie gleich Deutsch gelernt zu Hause? Es ist, meine Mutter hat mit mir viel Deutsch gesprochen, aber hat niemals gelernt. So richtig gelernt, ja. Aber es war später, wenn ich 1965 bis 1976 in my LPR in Deutschland gewesen war, dass ich Deutsch more thoroughly gelernt. Ja, natürlich. Und wenn man in Deutschland lebt, dann muss man sich da so verständigen, obwohl die Deutschen ja auch alle sehr gut Englisch können und aufgrund der vielen Stützpunkten der Amerikaner auch viel mit Amerikanern zu tun haben. Aber Sie haben sich für die deutsche Musik interessiert und zwar schon sehr früh in Ihrem Leben. Und wir werden ein ganz klein bisschen Musik machen und dann zeigen wir mal oder erzählen wir mal unseren Zuhörern, wieso Sie eigentlich oder wie Sie das gelernt haben mit dem Schifferklavier. So, jetzt schalten wir die Musik ein bisschen runter und unterhalten uns hier mit Herrn Willi Schmelzer, der bei uns im Studio ist und seine Quetschkommode mitgebracht hat. Wie haben Sie das denn entdeckt, das Akkordeon? Wie haben Sie das gefunden? Wenn ich 12 Jahre alt war, meine Mutter hat gesagt, du studierst Musik. Aha. Also, das ist okay. Was will ich studieren? Ich sagte, well, was willst du studieren? Also, so, ein Büro. Also ich war Pfadfinder, ne? Aha. Und er hat gerade in der Sommerzeit, gerade neben uns, in der Nachbarschaft, 6 Uhr früh. Haben Sie verrückt gemacht. So, kannst du glauben, der Complaints kommt durch. Ja, alle Leute haben sich beschwert. Das ist alles fertig, Schluss, aus. Und das ist das Schifferklavier, der Akkordeon. Ist nicht so laut. So, das ist bei 12 Jahre alt, das Akkordeon. Ich habe 4 Lehrer. Herr Andersen, schwedischer Lehrer, Herr Leitel, schwedischer, deutscher Lehrer, Herr Reuter, ein deutscher Lehrer, und der letzte war italienischer, amerikanischer, italienischer, Charlie Bagnanti, der durch die ganze USA bekannt war. Mhm. Und von dem haben Sie gelernt. Ja, und das war ab 16 Jahren, musste Herr Bagnanti nimmt mich mit in die Carnegie Hall Studios. Das ist doch toll, in die Carnegie Hall mitgenommen, ja. Und dadurch haben Sie wahrscheinlich sehr viele andere Menschen auch kennengelernt, ja, nicht? Ja, und dann ab 16 Jahren, das war. Und dann ab 17 Jahren, kurz nach 17 Jahren Geburtstag, der hat mit mir mit an der NBC, Manhattan Merry-Go-Round, mit Victor Arden's Orchestra. Mitgenommen, das ist eine Radiosendung gewesen, nicht? Also understudy. Ja, und da waren Sie also der zweite Mann und dann durften Sie also, Sie haben gesagt, ich habe den Westen angespielt. Well, was ist denn das? We have zwei Broadcasts an der Sonntagabend, 9 bis 10 in den halben. Also Sie haben einmal in den Osten gesendet und das Osten konnte man aber nicht gleichzeitig und dann musste man in den Westen senden. In den Westen gesendet. Und das ist wirklich Dr. Lyons Tooth Powder aus. Ah, wurde, das war der Sponsor, ja. Dr. Lyons Tooth Powder. Na, das kann man jetzt erst gebrauchen, gell? Ja. Charlie Bagnanti, der hat gespielt bis der Ost. An den Osten, und er hat etwas mehr gelernt, wie die Running of the Studio. Aha. Also ein Jahr, 6, 7 Monate später, dann ich spielte alleine mit der Ox. Also er hat sie aber angelernt. Der erste 6 Monate war der Lehrgang in der Studio. Natürlich, so muss man lernen. You know the run of it all. Aber sicher. Und dann später, 18 Jahre, geht in das Militär. Mit 18 sind Sie ins Militär eingezogen worden. Ja. Und das haben Sie sicher viele hübsche Mädchen kennengelernt. Und da hören wir uns noch ein bisschen Musik an, bevor wir darüber weiter erzählen, über Ihre Militär- beziehungsweise auch da eine musikalische Karriere. So, und wir sitzen hier mit Herrn Willi Schmelzer. Und wir sind so weit, dass er mit seinem Schifferklavier in der Carnegie Hall, in den Carnegie Hall Studios war und da an den Osten gespielt hat, beziehungsweise dem Osten entgegengespielt sozusagen. Denn Bagnanti hat, er hat den Westen gespielt, haben sie den Westen gespielt und später dann den Osten. Denn das wurde also per Radio weitergegeben und das ging eben nicht auf einmal eine Nation, in der ganzen Nation, sondern man musste erst die eine Seite des Kontinents bespielen und dann die andere. Und dann haben Sie also ausgelernt und dann ging es leider ins Militär. Also, aber da haben Sie dann auch wieder Ihre Richtung gefunden, auch wieder Musik gemacht, ja? Ja, ich nehme die Musik mit. Natürlich nimmt man das Schifferklavier mit, ja? Ja, das Instrument nicht. Aha. Aber die Musik in meinem Kopf. Im Kopf, aha. Denn Sie sind auch Komponist, haben Sie mir gesagt. Ja, ich habe das auch. Aber was haben Sie dann gemacht? Wie sind Sie mit der Musik weitergegangen? Nach der Kriegszeit. Sie haben auch eine Band gehabt während... Ja, we had a company band. We put on shows in the regimental area. Aha. In the division, in the 1970 Divisionen. Divisionen. Ja. And we had an 8-Mann. Wie groß war die? 8 Mann? 8 Mann. Band. Und von einer Company. Wahnsinn, alles musikalische Menschen, toll. Ja, weiß nicht, wie kommt das? Aber, ja, die sind alle bei Ihnen gelandet. Wir hatten ein gutes Sänger. Ja, ein Sänger. Zwei Sänger. Und wir machen jede Woche zwei Schau gemacht. Aha. In der Kreise von Hammelburg. Aha. Hammelburg an Lohr an der Main. Mhm. Und Würzburg. Und Würzburg auch. Ja, auch. Haben Sie denn nun deutsche Musik gespielt oder amerikanische? Nur amerikanische. Aha. Also wie war das so? Glenn Miller oder? Bitte? So wie Glenn Miller gespielt oder was haben Sie? Ja, wir? Etwas. So ein bisschen so. Yes, etwas, das, was populär war. Ja, natürlich. Aber es ist komisch, dass nach der Kriegszeit, durch die Kriegszeit, weil in der Infanterie, und nach der Kriegszeit, der Mensch hat mich gefragt, kennst du die Lili Marleen spielen? Also Lili Marleen, was ist das, Lili Marleen? Aber nach der Kriegszeit, ich habe Lili Marleen gelernt. Aha, so. Haben Sie erst nach dem Krieg gelernt und dann haben Sie es aber gespielt, Lili Marleen. Ich hatte kein Radio daher. Natürlich. Und dann haben Sie aber gesagt, das ist aber so populär auf allen Seiten, das Lied muss ich können und das muss ich auch in meinem Repertoire haben. Also hat er auch Lili Marleen spielen gelernt. Naja, und das war eben auch ein deutsches Ganz Lied komisch, von aber. Einer Schwedin ja gesungen, nicht ursprünglich, der Lale Andersen. Die ist ja keine Deutsche gewesen, das war eine Schwedin. So, und wenn ich im Akzent sie höre, dann ist auch so ein bisschen das Schwedische noch mit drin. Das muss Ihr alter Lehrer gewesen sein in New York, der Ihnen da ein bisschen was von Schwedischen mit beigebracht hat. Und Sie haben aber dann gesagt, Sie sind zurück nach Amerika gegangen und haben aber der Musik Ade gesagt auf einmal. Ja, da war 49 erledigt, das ist das Schluss, fertig. Kann man das? Ich hatte keine Lust mehr. Kann man das, die Musik in Ihrem Kopf auf einfach in eine Schublade tun, weg? Aber ich komme später mit 45 wieder zurück in das Musikgeschäft. Ja. Und von dieser Zeit, ich spiele Musik, ich arbeite mein eigenes Geschäft in der Construction. Vorher haben Sie gesagt, waren Sie im Diamantengeschäft, haben Sie Diamanten geschliffen? Geschliffene. Diamantenschleifer. Ja, ja. Und das war natürlich auch in New York und wir müssen dazu sagen, Sie sind ja auch in Brooklyn geboren, nicht? Ja, ja, also der Diamantengeschäft geht unter. Ist untergegangen das zu der alles, Zeit. Alle die Steine schon geschleift, importiert. Also die Arbeit in Amerika also wird nicht mehr zum Stein schlagen. Ah, wie schade. Ja, ist ein wunderschöner Stein, nicht? Aber Frauen vor allem lieben ihn. gut, und Sie sind dann aber zur Musik zurückgekehrt und auch auf Urlaub nach Deutschland gekommen, nicht? Ja, yes, das war in 65. Aha. Aber zwischendurch haben Sie viel gearbeitet und haben also ja, dann eine Konstruktionsfirma gehabt und auch Ihr Bruder hat Luftkühlungen verkauft, nicht Air Conditioning. Wir beide Partner sind das, das Geschäft. Na, wir machen jetzt noch ein klein bisschen Musik und dann schauen wir mal, wie es weiterging mit Ihrem Leben. Wir sitzen hier im Studio mit Herrn Willi Schmelzer, der seines Zeichens Akkordeonspieler ist. Und gestern hat er gesagt, soll ich meine Quetschkommode mitbringen? Da habe ich gesagt, aber sicher, denn am Ende wollen wir uns auch anhören, wie Sie spielen. Und da müssen wir mal sehen, das macht er nachher. Und im Moment wollen wir uns anhören, wie Sie denn wieder ins Deutsche reingeraten sind. Sie sind 65 nach Deutschland. Sie haben auch gesagt, Ihre beiden Brüder haben das deutsche Bier getrunken, aber haben kein Deutsch gesprochen. Sie als einziger von den Kindern haben Deutsch gelernt. Einziger. Ja, aber Sie haben auch in Deutschland das dann geübt, nicht? Und Sie sind auf Urlaub nach Deutschland gefahren für ein paar Wochen. Und wann sind Sie wiedergekommen? 11 Jahre später. 11 Jahre später. Also es war ein sehr langer Urlaub. Aber so ganz so lange kann man sich ja eigentlich nicht nur amüsieren. Also Sie haben Schifferklavier gespielt und was noch gemacht in Deutschland? Ich war an Baustelle, an einem Baugeschäft. Und ich war erst einmal ein Zimmermann. Und dann geht ich zusammengearbeitet mit dem Architekt. Mhm. Und mein Hauptwohnsitz war Kassel in Hessen. Ja. Und aber ich hatte in Köln Geschäft in Frankfurt, den Flughafen, in Landau, in der Pfalz, Südpfalz, überall da rein. Mhm. Und es war ganz interessant, dass, verschiedene Menschen kennenzulernen. Ja. Und das war für mich, was Hauptsache ist. Ja. Und dann, ich habe den Deutsch gelernt, ich habe 2 Monate Unterricht. Aber weitergelegt, war ja keine Zeit. Ja, und dann lernt man durch Sprechen, aber nicht? Aber ich lerne lesen, viel lesen. Jede Zeitung habe ich gelesen, ein Buch gelesen, in der Bibliothek. Und das hat sich für Deutsch gelernt. Mhm. Aber und dann auch die deutsche Musik spielen gelernt, ja, denn auch, das ist nicht, oh ja, nicht nur Lili Marleen. Ich muss sagen, dass ich in Deutsch Musik gelernt, mehr Deutsch-Blues-Musik gelernt, wie hier vorher in der Deutschland gegangen hat. Tatsächlich. Ja, ja, ich kenne bei 100 deutsche verschiedene Lieder. Deutsche Lieder. Ja, und Sie haben aber auch, als Sie nach Amerika zurückgekommen sind, das weitergemacht, die deutsche ja, Musik, ja, ich habe weitergemacht, der deutsche Club, sie ist jetzt für die Liederkranz gespielt, der Stäubelparat, ich habe mit der verschiedenen Orchesterlieder. Sie sind also nach Florida gezogen, nicht? Ja, irgendwann zwischendurch. Ich hatte in New York meine eigene Kapelle, lustige Musikanten USA. Aha, das war in New York noch. Und wann sind Sie nach Florida gekommen? In Florida gekommen im Oktober 91. 91. Und Sie haben hier eine ganz wunderbare Ehefrau gefunden und die hat Ihnen gesagt, beziehungsweise mir eben erzählt, wir kannten uns zwar nicht, aber wir haben beim gleichen Metzger immer gekauft in New York. Ich muss erst einmal sagen, meine Frau, ich habe nicht meine Frau gefunden, der hat mich gefunden. Aha. Das war lieber am ersten Blick. Ah, das ist wichtig. Ja, so weiter. Also die Liebe auf den ersten Blick ist 4 Jahre alt. Ja? Ja, ja. Und vorhin wussten Sie es nicht mehr so ganz, 3 oder 4 Jahre, aber 4 Jahre sind Sie verheiratet jetzt, ja? Und Ihre Frau ist auch aus New York? In Connecticut geboren. New Haven, Connecticut, von meinem Finnlandier Ehepaar. Sie ist finnischer Abstammung und die Finnen kommen aber ursprünglich aus Holland. Das heißt, es waren ja, also Holländer, stammt aus Holland, die nach Finnland gegangen sind und dann haben sie auf ganz vielen Umwegen hat ihre Frau sie gefunden. Ja. Und sie hat gesagt, ich hätte ihn auch schon früher genommen, wenn ich das gewusst hätte, denn er war auch besonders interessant, als er junger Mann war. Aber das wusste sie eben nicht genau. Das kann sie nur jetzt wünschen, dass sie sich schon früher getroffen hätte. Ja. Und jetzt haben Sie mit den Stammtischsängern gesungen und jetzt haben Sie mir erzählt, es gibt aber jetzt eine neue Gruppe. Ja. Und die formiert sich jetzt demnächst. Und zwar hat sie demnächst das neue Treffen, ist am 28. Juni zum ersten Mal. Ja. Das ist die neue Gesangsgruppe an der 66. Straße der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft von Pinellas County. Nicht? Ja, in der Germania-Halle. In der Germania-Halle treffen die sich. Und wer Lust hat, der kann kommen. Ist das so? Ja, der kann kommen. Ab 7 Uhr. 7 Uhr am 28. Juni und das ist ein Samstagabend. Also wenn Sie gern singen, dann kommen Sie ruhig vorbei. Wir wollen erst einmal reden, was wir machen können. Ja. Also Sie brauchen dann noch nicht zu singen, Sie können dann erst mal gucken. Kennenzulernen. Das wird also eine ganz neue Gruppe sein. Wie gesagt, 66. Straße, 28. Juni um 7 Uhr abends. Kommen Sie zahlreich und bringen Sie Ihre Singstimme mit, aber Sie brauchen sie da nicht auszuprobieren an diesem Abend, gell? Und wir machen ein klein bisschen Musik und gleich hören wir uns den Willi mal selber an. Herr Schmelzer, der hier mit mir sitzt, der sagt, er hat wirklich internationale Musik in petto, immer etwas Richtiges. Wenn man sagt, man kommt aus Berlin, dann spielt er Berliner Luft. Wenn man sagt, man kommt aus der Schweiz, dann findet sich da auch etwas. Und es findet sich immer Musik aus aller Welt, denn das Akkordeon ist ja international. Selbst wenn man die Sprache nicht spricht, die musikalische Sprache spricht man, nicht wahr? Ja, und Sie wollten uns heute etwas vorspielen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Was spielen Sie denn am allerliebsten? Jetzt würde ich spielen? Ja, aber sonst im Allgemeinen. Überall. Ich bin international Spieler. Ich spiele Musik aus Norwegen, Schweden, Finnland, Ungarn, meistens Deutsch, Frankreich, Spanien, Italienische, England, Irland, Schottland und etwas von Holland. Mhm. Tulpen aus Amsterdam. Ah, die Tulpen aus Amsterdam. Und Ihre liebe Frau, habe ich gehört, ist ein Backup. Das heißt, sie spielt Klavier. Sie selber spielen auch die Orgel. Und Ihre Frau sagt, sie hat auch früher gesungen. Mhm. Und Sie haben auch früher gesungen, aber jetzt mehr Schifferklavier, gell? Ja, weil wir beide mit dem Stammtisch Sängerverein gesungen haben. Wir beide. Und, was passiert jetzt mit dem Stammtisch, ist es ein guter Club, ein guter Sängerverein. Und wenn Sie gebeten werden, dann spielen Sie auch so, nicht? Dann kommen Sie auch mal zu einem Verein, wenn man Sie sucht als Musikus. Und da gibt es eine Telefonnummer, die wir jetzt gerade durchgeben wollen, denn Sie können Herrn Willi Schmelzer auch anrufen. So, und Herr Schmelzer wird sich jetzt bereit machen und ein bisschen Musik spielen für uns live. Wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. So, wir sind hier mit Herrn Schmelzer, der jetzt also live für uns spielen wird. Und da wollen wir mal schauen, wie das Schifferklavier sich live anhört. Ganz fantastisch, Herr Schmelzer. Und wir wollten noch etwas spielen für die Berliner. Wissen Sie das noch? Haben Sie das parat? Vielen herzlichen Dank, Herr Willi Schmelzer, für die Live-Einlage von dem Akkordeon. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben jetzt noch Zeit, uns nochmal herzlich bei Herrn Schmelzer zu bedanken. Sollten Sie mehr über ihn wissen wollen und ihn selber anrufen wollen, 848-4110. Und wir freuen uns, dass Sie hier im Studio waren, Herr Schmelzer. Ich wünsche Ihnen, dass wir uns bald wiedersehen oder wieder hören, und wir verabschieden uns jetzt zusammen. Tschüss, Willi, vielen herzlichen Dank fürs Dasein. So, nur das sagen, auf Wiedersehen, tschüss. Bye, bye. Und mach's gut.